Freitagabend, 20 Uhr, die Weltraumaffen sind hier. Ja, Abend, Abend. Den Song habe ich nicht erkannt. Der war von Wolfgang Ambros, glaube ich, oder ERV oder Falco oder so. About the Ambros, Space Ambros. Monkeys. Ja, es ist Murmeltiertag. Und ich bin voll beim Kingsburn, wenn er im Chat sagt: Zum Glück bin ich Incel und habe Freitagabend Zeit. Ja, Ja, wenn genau. es Absicht ist, dann seht das aber nicht, ja. Ja, Murmeltier heißt, die erzählt jetzt nochmal dasselbe, oder wie? Du, Kenne der ich das Gag schon? an der Ja. Dame ist doch, dass sie immer dasselbe Ich erzählt, versuche wenn mich man gerade dachte. zu erinnern, aber es war so belanglos. In Wirklichkeit hatten wir uns doch geeinigt, einfach das alte Video laufen zu lassen und so Ja, zu tun, genau. als würden wir wieder über einen Beitrag. Die Neujahrsansprache von 1998. Naja, ein paar neue Formulierungen sind dabei, auf jeden Fall. Vielleicht hat sie auch Ist ja nicht eingereicht. ein paar neue Memes gefunden. Das Geschäft mit der Wut, ja. War das jemals ein Geschäft? Das Geschäft mit der Wut. Das werden wir Das jetzt lernen, Geschäft was mit das den Geschäft mit der Memes. Wut ist und was wir dagegen tun können. Diese Gegenstrategien, waren die denn nicht erfolgreich bisher? Ich Das würde stimmt, sie hat den sagen, Leuten doch eigentlich alle Werkzeuge in die Hand gegeben, ja, und eigentlich müssen sie um jetzt dann der auch Wut irgendwie mal. entgegenzutreten. Jetzt kommt die schon wieder. Ja, hier Schalten die Leute das nicht wo ist ein. der, wo ist der Beweis, dass es richtig ist, Die die ehemalige Strategie? Familienministerin hat ja jetzt auch in der Welt ihren Gastbeitrag geschrieben, wo sie gesagt hat, dass zu ihrer Zeit die Projekte gegen rechts irgendwie, was war das? Ich glaube, es waren 50 Millionen Euro oder sowas gab es dafür. Und, oder waren es, nee, 20 waren es, glaube ich. Ich Und glaube, jetzt es sind es, waren nur 20 sogar, ja, ja. genau, und jetzt sind es 200 Millionen. Ja, und irgendwie wird es immer mehr, ne? Also, die Rechten werden immer mehr und das Geld gegen rechts wird immer mehr. Es scheint sich ja zu decken. Also sollte man das, glaube ich, mal auf null reduzieren. Vielleicht verschwinden dann ja auch die Rechten. Wie wäre es damit? Das wäre doch mal eine Idee, oder? Könnten wir mal Probe laufen lassen für ein paar Jahre. Das was hilft. Ja, Frau Schröder meinte, man sollte es reduzieren auf 50. Daher kamen die 50. Und damit dann das Elterngeld für die besser verdienenden wieder einführen. Ja, aber Ja, gut. Kommen wir dann zu. wirf doch mal die alte Zeitmaschine an und wir fliegen nach Berlin. Ich mach's noch mal groß. Mit Ingrid Dann. kenne ich gar keinen Witz, sonst fällt mir mein Witz als Vornamen. Ingrid. Boah, reimt sich auch auf nix, ne, Ingrid? Ja, Bullshit. es Bullshit. sind die Genau. Ingredienzien, die wir brauchen, Ach um ja, genau. Spaß Das zu haben. hätte man auch einen Titel nehmen können, ne? Ingredienzchen. Egal. Hat sie was zu sagen? Ich Hey. finde eines sehr interessant, wie leicht es ist, Wut zu schüren. Auch über Dinge, die eigentlich unspektakulär sind, die ganz streng genommen wenig Grund für Wut bieten würden. Ich gebe. Zum Beispiel, dass es nur zwei Geschlechter gibt, ja. Ja, oder dass man einfach mal auch den Kindern vielleicht was amputiert, wenn die das wollen. Da gibt es ja eine Wut. Kann ja nicht so schlimm sein. Gebe ein Beispiel, das haben sicher einige mitbekommen. Die Bild-Zeitung hat diese Schlagzeile veröffentlicht. Es ging um die Frage, gibt es nur noch eine Wurst pro Woche für Deutsche? Und ich kann die Antwort gleich liefern, nein. Jeder und jede darf so viel Wurst essen, wie man möchte. Gibt gar keine Wurst mehr. Das war ja auch keine Vorschrift, sondern eine Empfehlung, ne? Ich meine, da steht auch brisanter Vorschlag. Ja. Da steht jetzt nicht Ja. irgendwie neues Gesetz morgen. Ja, und außerdem, wir kennen doch alle den Duktus der Grünen. Und der Duktus der Grünen besteht aus Ja, wir wissen genau, was wir tun müssen. Wir müssen das jetzt mal entscheiden. Wir müssen einfach entscheiden. Wir müssen entscheiden. Gibt uns die Macht und dann können wir endlich entscheiden und dann wird alles gut. Und ich Und das meine, steht die ja auf machen der das Liste. Also. nochmal wurscht. Die schlagen jetzt eine Wurst pro Monat vor, gucken, wie weit es kommt und dann sagen sie, okay, machen wir zwei pro Monat oder drei oder so. Ich hätte so verstanden, dass das eine Scheibe am Tag Oder sein sollte. null. Das ist ja auch nicht viel, ne? Oder wir können heute keine Wurst essen, damit zukünftige Generationen noch eine Wurst essen können. Irgend so ein Scheiß werden sie schon ausdenken. Aber diese Geschichte der Bild-Zeitung, die war ziemlich clever geschrieben, dass man vielleicht so ein bisschen wütend wird. Ich lese nur die ersten Zeilen vor. Ja, es geht ja Leicht, auch um leicht so ein Wurst. bisschen, dass man vielleicht so ein bisschen wütend wird, ne? Da sitzt du da vorne und denkst dir, Aber wenn die halt anfangen, von überall den Faschismus zu sehen und schon wieder die Stiefel auf dem Pflaster zu hören, das ist nicht in irgendeiner Weise manipulativ, ne? Oh Gott, wenn die weiter AfD wählen, kommt morgen der Adolf zurück. Ist gar nicht manipulativ, ne? So auch keine Wut Nee. schüren bei Leuten, Nee. um die Gesellschaft zu verändern. Ja, und jedenfalls sitzen die Leute dann da, lesen diese Schlagzeile und denken sich, ah, ich werde Wollt ihr, dass vielleicht ein Oma bisschen stirbt? wütend, vielleicht, eventuell. Frühsommer, Sonne, freies Pfingstwochenende. Millionen Deutsche freuen sich aufs Grillen. Doch diese Nachricht könnte ihnen das Essen vermiesen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung plant neue Richtlinien für ihre Essensempfehlungen und will den Bundesbürgern einen radikalen Fleischverzicht nahelegen. Aus einem brisanten internen Dokument zur neuen Lebensmittelstrategie geht hervor, sie will eine neue Höchstgrenze von gerade einmal 10 Gramm Fleisch pro Tag. Rufzeichen. Und dieser Text, der leistet einige emotionale Vorarbeit. Es wird dem Publikum zuerst einmal gesagt, Achtung, diese Neuigkeit wird Ihnen das Essen vermiesen. Und dann ist die Rede vom radikalen Fleischverzicht und einem brisanten Dokument. Da werden ziemlich viele Zeichen mal eingestreut und erst im Absatz 6, also weiter hinten, steht eine recht wichtige Information. Erst da sagt die Bild dezidiert, dass diese Empfehlung halt nur eine Empfehlung ist. Also, dass sich eh niemand dran halten muss und Ja, außer in der Überschrift, ne? Da sagen sie es auch, dass es ein Vorschlag ist. Aber ansonsten, ja. Oh Mann. die hat auch noch nie von Eigentlich sagt Clickbait sie jetzt gehört, was. die Ingrid. Das Nee, Wort ist hat ihr sie noch nicht völlig von gehört, fremd. obwohl sie ja in ihrem ersten Vortrag damals Gorka gelobt hat. Da ne? Möchte ich nochmal darauf hinweisen. Also die letzte möchte gerne Nachrichtenwebseite, die nur aus Boulevard, Bullshit und schlecht über Leute reden und so Boah, Chris, bestand. du hast ein Elefantengehirn. Ich kann mich auf jeden Fall nicht mehr daran erinnern. Ja, werde ich nie vergessen. In ihrem ersten Vortrag. Es war auch der, wo sie GEMAGate erwähnt hat und so. Ja, jetzt einen so empört, dann klar. Ich kann mich nicht so gut erinnern. Aber ich hatte auch gar keinen so am Schirm, so wie dir. Naja. Gibt es ja auch nicht mehr. Ja, aber schon lange nichts Böses mehr gemacht, weil sie ja jetzt ruiniert sind dank Peter Thiel und Hulk Hogan. Also ja, Ja, genau, da kann ich mich auf jeden das Fall dran erinnern. Video da von Hulk Hogan, wo er fremdgegangen ist mit irgend so einer, vielleicht auch von einem Freund von ihm, die Frau. Und das wollten 100 sie unbedingt Millionen. veröffentlichen und haben es nicht runternehmen wollen. Und dann hat Peter Thiel ihm Geld gegeben, um Gorka zu verklagen. Und seitdem gibt es Achso. Gorka nicht mehr. Die Strafe war so hoch, wie Demokratie leben kostet, ne? 100 Millionen, oder? Weiß ich nicht mehr, aber hat denen das Genick Ich meine, gebrochen das auf also, jeden Fall. ja, ich meine, das wäre ziemlich viel gewesen, ja. Mal so, ich bin Journalistin. Das ist keine Geschichte oder keine spektakuläre Geschichte. Aber man kann. Ja, ist vollkommen egal. Ne? Wenn irgend so eine deutsche Gesellschaft für Ernährung irgendwas sagt, ist vollkommen egal. Ne? Das ist keine Geschichte. Das ist keine Geschichte. Nee, wenn die jetzt sagen würden, Männer dürfen mehr Fleisch essen als Frauen, Das wäre das wäre eine spektakulär, Geschichte. ja. Ne? Aber so. Ja. Es ist keine Geschichte. Es war nur ein Vorschlag. Manchmal aus Geschichten, die nicht so spannend sind, mehr machen. Gerade im Boulevard ist das ein Handwerk. Da gibt es Kunstgriffe, wie ich Wut aus einer Geschichte rauslocken kann, die vielleicht nicht ganz so beeindruckend ist. Ja, im progressiven Meinungsmacher-Spektrum ist das auch beliebt und verbreitet. Da wird dann von Auslöschen gesprochen, von unsichtbar machen, von so Unsicherheit, die geschürt wurde und so. Kenn ich. Ja, ich meine, sie hatte recht, die Leute haben sich furchtbar aufgeregt, sodass man dachte, ja, es ist doch nur ein Vorschlag. Ja, aber die anderen Themen sieht sie eben nicht, was auch gemacht wird. Genau. Das Standbild gefällt mir auch, das da steht für jeden. So, als käme das gerade aus ihrem Mund. Für jeden. Für jeden. Ein Handkniff ist, dass man eine wichtige Information erst so ein bisschen später liefert oder gar nicht. Oder erst später. Das heißt, genau genommen steht eh drinnen, dass sich niemand dran halten muss. Aber man liest das erst danach. Wohlgemerkt, im Titel steht noch nichts von freiwilliger Empfehlung. Das kommt erst nachher. Zweitens, es wird oft mit Adjektiven gearbeitet. Wie ist es eigentlich, wenn irgendjemand behauptet, irgendjemand würde den Holocaust verharmlosen oder NS-Verbrechen leugnen, ist das, was ich eigentlich sagen wollte. Irgendwelche Journalisten oder so. Und das nicht richtig definieren, was sie damit meinen oder so. Ne? Ist das auch sowas eventuell? Mit lustigen Adjektiven verwirren, das macht mir auch gerne. Oder wenn Journalisten zu Boykott eines ganzen Landkreises auffordern oder solche Sachen, ist es auch ein bisschen Wut schüren, um halt dem eigenen Standpunkt mehr Geltung zu verschaffen. Ja, oder die Themen Benutzung vermischen. Und dann mit zwei Themen eine Sache belegen wollen oder so. Die Benutzung von Adjektiven ist natürlich ein schweres Verbrechen. Ich benutze grundsätzlich keine Adjektive, um mich als seriöser, seriöser Mann Adjektiv. Naja. Was hatte ich die Dame da ganz links? Das ist die offizielle Ballonhalterin der Republika 2023. Ich glaube auch. Und die hat Joghurt im Rucksack, nehme ich an. Deswegen auch der Ballon, dass wenn sie geschubst wird, sie noch so ein Gegending hat. Wahrscheinlich. Oder Cash. Arbeitet, die symbolisieren, jetzt könnt ihr euch aufregen. Also zum Beispiel, dass da drin steht, der radikale Fleischverzicht. Das ist radikal. Ey, du hattest einen Job, Mädchen, den scheiß Ballon festhalten. Wo ist denn dein verdammtes Problem? Mann, der ist auch noch so herzförmig irgendwie, oder? Das war's dann für den Joghurt. Zeitung, das ist eine Ansichtssache. Es signalisiert dem Publikum, jetzt könnt ihr euch aufregen. Und das sind wiederkehrende Tricks, die man im Boulevard oder auch bei anderen reißerischen Online-Kanälen immer wieder findet. Ach was, bei anderen auch. Generell über die Klimaaktivisten, Aktivistinnen, die sich auf der Straße festkleben zum Beispiel, hat die Bild auch geschrieben, Klimakleber immer irrer. Und das sind Adjektive, die Emotionen auslösen. Ja, das sind Emotionen, die die Leute alle schon haben. Emotionen der Menschen, wenn sie merken, was da passiert. Also. Wenn die sich im Berufsverkehr da festkleben, was glaubst du, was das für Emotionen bei den Leuten schürt, die da eine halbe Stunde im Stau stehen müssen, Ingrid? Da muss die Zeitung gar nichts machen. Fehlt dir die Empathie, sich reinzuversetzen, oder was? So Leute. Pünktlich zur Arbeit ist vielleicht nicht so ihr Ding. Und ich wollte mit dem Beispiel einsteigen, um eines zu sagen. Ich werde heute sehr viel über Wut auf Social Media reden, wie soziale Kanäle Wut auch manchmal vorteilhaft für sich nutzen können, welche Mechanismen da eine Rolle spielen. Aber ich glaube, es wäre wirklich falsch, nur über das Internet zu reden, weil ein großer Teil der Wut in unserer Gesellschaft wird mit verstärkt, auch über den Journalismus und vor allem Boulevardjournalismus. Also immer nur über das Internet zu reden, dann den Rest auszublenden, das ist viel zu einfach. Viel Wut wird zuerst im Medien, im Boulevardmedien häufig auch gestartet. Politiker, Politikerinnen setzen sich dann drauf und oft noch so ein bisschen mehr dazu sagen. Und dann im Internet, auf Social Media, sieht man User und Userinnen, die begeistert drüber hupfen, wie ein Stöckchen, über das sie drüber hüpfen und dann nochmal dementsprechend empörter sind. In dem Zusammenhang möchte ich an diese Studie erinnern zum Thema Islamophobie. die sich die Bundesregierung extra hat schreiben lassen, nur damit Politiker das Stöckchen dann hochhalten können und alle Leute drüber springen lassen können. Und ihr habt willfährig mitgespielt, ihr sogenannten Journalisten, und zwar egal ob Boulevard oder Brodnik. Ihr habt alle mitgespielt und habt das ganz toll gefunden und habt gesagt, das ist ein ganz wichtiges Problem, obwohl wir ganz andere Probleme in unserem Land haben. Und das war noch bevor rausgekommen ist, welche extremistischen Vereinigungen an dem Bericht mitgearbeitet haben. Nur mal so. Ja, aber es reicht dafür, dass Armin Laschet eine Ansprache im Bundestag Richtung AfD schicken kann. Der Lachlaschet. Ja, den gibt's noch. Hm. Ich dachte, er hätte sein Mandat schon zurückgegeben, weil er keinen Bock mehr hat oder so. Aber der ist noch da. Er hat sich jetzt gestern, glaube ich, nochmal wieder gemeldet. Und da ging es um Frankreich und die Sachen, die da waren. Da hat die AfD natürlich irgendwas zu beantragt. Und, oder ich glaube, es war eine Aktuelle Stunde. Und da war der Armin ganz aufrechter Demokrat und hat ihnen gesagt, was bei ihnen los ist. Und unter anderem so eine Geschichte dann da dran gezogen. Der Hinterwinkler. Und dazu habe ich auch ein passendes Beispiel, weil das ist dann natürlich politisch weiter aufgegriffen worden, diese eigentlich nicht brisante Story. Aber jetzt kommt. Ich finde, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat da ein bisschen wirklich den Vogel dann abgeschossen. Weil er hat dann auf Twitter geschrieben, warum soll immer alles verboten werden? Was die Menschen essen, sollen sie selber bestimmen. Wir leben in einer Demokratie. Ja, die Sache ist Und ich meine, halt, ist Standard. was kann die Bild, was kann Twitter, was kann die Gesellschaft dafür, dass der Söder nicht sinnerfassend lesen kann? Also. Naja, er denkt es wahrscheinlich zu Ende, so wie ich es auch zu Ende denke, wenn ich das lese und höre, die Grünen schlagen irgendwas vor. Das endet ja immer mit, ja, wir haben uns ja alle darauf geeinigt, dass das so sein muss und jetzt müssen wir alle abholen und mitnehmen. Oder nicht? Also. Ja. Ja, ich meine, der Söder ist eh ein Wendehals. Also. Das steht außer Frage. Wenn es ihm stimmen gehen würde, wäre er auch dafür. Stand eigentlich nicht zur Debatte, ob Deutschland eine Demokratie ist, erstens. Es stand nicht einmal zur Debatte, dass Deutsche nicht mehr Wurst essen dürfen. Also hier wird mit einer Frage ein Verbot in den Raum gestellt, das es so gar nicht gibt. Und das sind Unsinnsdebatten. Aber die sind politisch praktisch, weil man eh chauffiert sich über ein Verbot, das es gar nicht gibt, und bringt das eigene Lager oder Teil des Lagers auch in Wut. Das bindet das Lager umso mehr an einen. Und zweitens, ich glaube, dass dieses, ich nenne es Debatten verblödeln. Welches Lager soll das eigentlich sein? Ja, je nachdem, man kann ja jedes Lager irgendwie aufregen Die oder in Wut Guten und die versetzen. Bösen gibt es Ja, doch. wahrscheinlich, Ja, ja. genau. Wie sie sich über die Männer aufgeregt haben neulich, die angeblich wieder die Frauen schlagen möchten. Das sind wahrscheinlich die Guten, ne? Die das verteidigt haben, nicht. Oder die Wahrheit herausgefunden haben, dass es eben keine Studie war. Ja, ich meine, wenn der Söder halt irgendwas im Internet schreibt, dann gibt es doch nicht nur zwei Meinungen dazu, die darauf aufbauen, dass die einen in seinem Lager sind und die anderen nicht. Also. Die anderen sind wütend. Ja, wütend sind ja auch alle, ja. Oder sich vielleicht taktisch dumm stellen, dass es vielleicht kein Zufall ist, sondern eben Taktik. Weil das Tolle ist, da muss man gewisse mühevolle Diskussionen gar nicht so genau führen, sondern man kann sich über gewisse Antworten hinwegretten. Ich glaube, es ist ein bisschen schwieriger zu sagen, diese 5 Punkte sind die wichtigsten Gesetzesvorhaben, um die Klimakrise abzuschwächen. Ja, das ist total tiefgründig. Gar nicht oberflächlich, nein. Statt Nee. Kritik an Ingrid Bruning könnte man auch einfach sagen, man stimmt ihr vollumfänglich zu. Wo ist denn das Problem? Ja? Also man Das muss sind die ja nicht 5 Punkte, immer diese warum die Wut Ingrid recht hören. hat. Ja. Erster Punkt, sie spricht auf der Republika. Zweiter Punkt, sie hat schon mal auf der Republika gesprochen. Dritter Dritter Punkt, sie Punkt, mag Republika, Gorka und findet Republika. es gut, wie die ihre Kommentare moderieren. Und das ist eine 1A-Website, wie wir damals gelernt haben. Ja. Oh Mann. Surprise, Pikachu. Was wollte ich noch sagen, was mir nicht mehr einfällt? Das ist schwieriger, als zu sagen, niemand nimmt uns die Wurst weg. Das ist viel einfacher, auch wenn niemand hier die Wurst eigentlich wegnehmen möchte. Und jetzt komme ich wieder zu Social Media. Dass Markus Söder das auf Twitter schreibt, das hat, glaube ich, schon einen Grund. Soziale Medien sind auch deswegen für so polternde Ansagen gut geeignet, weil ja eben kein journalistisches Korrektiv vorhanden ist. Okay, es gibt die Bild-Zeitung, die macht... Korrektiv, da gibt es doch extra eine Seite für. Ja. Aber ich meine, gerade Twitter führt ja gerade sowas ein mit den Community Notes. Nur ich habe das dumme Gefühl, das wird nicht so sehr, wird nicht so sehr die Community treffen, als mehr die etablierten Journalisten und Leute wie Brodnik, weil dann Leute mit so einer offensichtlichen Funktion drunter kommentieren können, wenn sie Bullshit reden. Ja, ach ja, jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte, nämlich zu diesem, das wird alles irgendwie verknappt und vereinfacht und so. Da musste ich direkt an diese unsägliche ZDF-Hans-Georg-Maaßen-Doku denken, die hier Mammon die Woche schon gefunden hat, habe ich mir auch schon angeschaut. Ist ganz grässlich geworden. Ultra kacke. Und das ist ja auch wieder nur so ein, also ist eigentlich nichts da drin, was man nicht schon gehört hätte, aber einfach ganz, wie das aufgebaut ist mit dieser Musik und diesem ganzen Scheiß. Richtiges Hitpiece. Ja, so eine ätzende Inszenierung und. Und das ist halt auch so. Da haben sie da dieses Ding mit Chemnitz, ne, und da beschränken sie sich wieder darauf, dass sie sagen, der Maaßen hätte behauptet, dieses Video sei nicht echt. Dabei, ne, und dann haben sie da irgendwie so Google Earth und dann sagen sie irgendwie, ja, guck dir mal dieses Gebäude hier an und das ist da wirklich an dem Platz. Das Video ist da gefilmt worden. Ja, das ist also tatsächlich da gefilmt worden und Maaßen, die Formulierung war irgendwie Maaßen, streitet das ab. Hat, oder nee, was? Nee, hat gar nicht belegt, dass er gesagt hat, das Video sei nicht echt. Dabei hat er nie gesagt, das Video wäre nicht echt. Er hat nur angezweifelt, was man darauf sieht, dass das, was man darauf sieht, halt eine Verfolgungsnetzjagd auf irgendwelche Leute ist. Ja, eben, dieses Hase, du bleibst hier Video, genau. Ja, da wird wieder mit den Strohmännern gespielt, ne, die man hinstellt, kann man abschießen. Aber ja, und so viel nichts, zum Thema, nicht, was hat sie gerade gesagt? Die Leute stellen sich dumm. Ne, das ist Dummstellen. Hier. Ja. Das ist ja, Dummstellen. Das ist Dummstellen und gleichzeitig schlau tun. Ne? Oder dieses aktuelle Narrativ, dass die Leute nur AfD wählen, weil die das Original ist. Das ist Dummstellen. Ja, das auch. Ja. Und der braune Bodensatz. Ne? Wie viel Prozent sind es? 30%? In Deutschland, auch gut auf, ja. Der braune Bodensatz sind. Ja, 20, aber trotzdem. Es gibt noch jeder Fünfte. Ihr Ding. Aber würde Markus Söder das zum Beispiel zur Süddeutschen Zeitung sagen, dann glaube ich, ist die Chance schon da, dass der Journalist die Journalistin gleich einwirft, Moment, es gibt kein solches Verbot. Oder es in der Zeitung dann im nächsten Satz steht, ein solches Verbot gibt es nicht. Ja, und dann im übernächsten Satz steht, aber es wäre gut, wenn es das geben würde. Ne? Das ist ja auch immer ein schöner Trick, apropos Dummstellen. Und diese journalistische Kontrolle, dieses Korrektiv, die können Politiker, Politikerinnen auch umgehen, umso besser ihre Leute auch in emotionalisieren, dank Social Media. Und wenn sie und das nicht umgehen können, dann Medien, zahlen sie den Journalisten vom Öffentlich-Rechtlichen einfach ganz viel Geld, damit die Sachen sagen, die sie hören wollen auf ihren Veranstaltungen. Ne, Ingrid? Ja, jetzt ist dann irgendwie doch wieder Social Media schuld. Nicht, dass sie ja nicht aufs Internet beschränkt. Hat sie dann noch gesagt. Ja, es gibt die Bild-Zeitung und Social Media, habe ich jetzt bisher gelernt hier bei ihr. Und noch so komische Krawallplattformen. Ja, Twitter. Und Politik, die bringen sehr viele wutentbrannte Debatten ein. Und online haben wir dann ein Publikum, das wirklich darauf reagiert. Oft auch ziemlich wild. Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, ich bin Österreicherin, ich kannte die bis vor kurzem gar nicht. Aber ich kann sagen... Ja, keiner will euch das Fleisch verbieten, aber es findet ein Genozid an Transmenschen statt. Ne? Das sind die Dinge, die in Deutschland passieren. Fällt mir dazu auch noch ein. Ja. Ja, auch der hier, einer, der Avakan hat auch darauf hingewiesen, diese ganze Böhmermann-Geschichte um den Mann da von der, na, wie war es, Datensicherheit. Ne? Bundesamt auch, für Sicherheit in der Informationstechnik. Genau, da sind ja auch alle draufgesprungen, ohne es eben zu prüfen, ohne es einzuordnen. Und da findet auch im Nachgang nicht wirklich irgendwie eine Kritik an Böhmermann statt in den Medien. Aber mit Wut kann man ja arbeiten, wenn man den Leuten einfach erst erzählt, das ist ein russischer Spion, bis die gucken, ob das stimmt, ist der halt weg von seinem Amt, ne? Sag ich das jetzt? Wenn man sich deren Facebook-Account anschaut, da ist normalerweise nicht wahnsinnig viel los. Das sind so ein paar Likes, die sie bekommen für sinnvolle Ernährungstipps zum Beispiel, die sie geben. Mir tut das Social Media Team der DGE ziemlich leid, weil ich glaube, die hatten jetzt keine einfache Woche gerade. Und ich gebe nur ein paar Posts, die dann online gekommen sind, an Sie gerichtet oder anders. Hier eine Ein-Stern-Bewertung der Oh DGE mein auf Gott, Google bloß Maps kein Standbild machen. mit dem, finde ich, sehr sachlichen Rezension. Hilfs- und Verbotsverein der grünen Klimaspinner-Sekte wollen uns das Fleischessen verbieten. Was für ein Drecksverein. Sagt auch sehr viel aus, dass Google Maps solche Rezensionen regelmäßig stehen lässt. Mal schauen, ob sie jemals entfernt wird. Fände ich sinnvoll. Ja, klingt für mich nach einer Meinungsäußerung. Vermeintliche Meinungsfreiheit kommt das zum Ausdruck. Na, wahrscheinlich. Also, wenn wir Würde der nicht Bäcker bald Daniel sein. alle alles niederlegen und losmarschieren, wird das für uns immer mehr Verbote geben. Wie war Okay. das, ein primitives Verständnis von Freiheit oder wie haben Sie es genannt? Ja, vulgär ist es ja meistens immer, ne? Vulgär, genau, vulgäres Verständnis von Freiheit, genau. Ich meine, als wenn wir nicht, also wenn wir nicht bald alle alles niederlegen und losmarschieren, wird das für uns immer mehr Verbote geben. Das ist, Ja, dieser zumindest wenn Satz man. stellt nicht fest, dass in dem Ding irgendwie ein Verbot drin steht. Da steht nur, es wird bald immer mehr Verbote geben. Also so ähnlich wie der Christ das interpretiert. Dass hinter einer solchen Empfehlung im Endeffekt die Absicht steckt, bei der Partei, die wir rechts abgebildet sehen, sowas auch später zu reglementieren. Und ich erinnere nur an den Veggie Day, ne? Das war ein Vorstoß, das in alle Kantinen zu bringen in Deutschland. Aber nein, das will ja Also keiner irgendwie. Vorstöße, die müssen irgendwie auch bei den Leuten ankommen. Und wenn man immer nur sowas vorschlägt, was irgendwie scheiße ist, dann fühlen Leute sich eben in die Richtung gedrängt, die scheiße ist. Oder sie befürchten, dass die Politik irgendwelche Entscheidungen trifft, die für sie scheiße sind. Und die Weil die das Grünen. irgendwie offensichtlich anders sehen oder so. Ne? Hat ja gar nichts mit dem Verboten, da muss man sich nicht, dazu muss es gar nicht erst kommen. Die Leute ärgert das trotzdem, dass ihnen dauernd einer sagt, wie sie zu sein zu haben und wo sie hin sollen und ne, wie sie sich zu verhalten haben und so, leck mich Ja, doch. zur Not ist der Spruch halt, ja, wir haben es ja mit Freiwilligkeit versucht, aber so kommen wir ja nicht weiter. Ja, genau. Das dauert zwar ein bisschen, aber ja, die Maschine gibt es auch, ja. Und dass der sich in dem ersten Ding über die Hilfs- und Verbotsvereine der grünen Klimaspinner-Sekte beschwert, das hat ja nun auch einen tiefergehenden Grund mit Vereinen wie der Umwelthilfe, Agora, Energiewende und dem ganzen Kram. Ne? Es gibt ja ein ganzes Netzwerk, in dessen Mitte wie eine fette Spinne die Grüne Partei sitzt und die auch weiter Öffentlichkeitsarbeit und Nudging betreiben. Weil es nicht wahnsinnig faktenbasiert ist. Dann auf TikTok möchte einer gleich alles niederlegen und losmarschieren und über 200 Leute liken das. Und dann werden auch Menschen hineingezogen, die eigentlich nichts mit der ursprünglichen Meldung zu tun haben, zum Beispiel die Grünen-Politiker Ricarda Lang. Und ich habe echt überlegt, ob ich dieses Bild, dieses Posting von Facebook mitnehmen, herzeige, weil es ist doch Bodyshaming. Und Was? ich habe mich aber dafür Wo entschieden. denn? Wo Ja, denn? und Da das müsste andere ist doch da irgendwas, Essen-Shaming, da müsste doch das ey. Posting Bezug nehmen auf den Körper der Person dort, damit das Bodyshaming ist. Wo ist das denn Bodyshaming? Das kann Die ich dir Tante verraten. grinst offensichtlich noch in die Kamera. Das heißt, ihr ist auch bewusst, dass sie fotografiert wird. Wo ist das Bodyshaming, Das ist Ingrid? da Bodyshaming, wo Ingrid merkt, dass Ricarda beleibt ist. Da ist das Bodyshaming. Mehrgewichtig. Mehrgewichtig. Noch mehr. Plus size. Beleibt. Weil man manchmal, es ist manchmal so verharmlosend, wenn man sagt, im Internet regen sich die Leute auf. Da wird nicht einfach unfreundlich prappelnd gepostet, da werden dann schon auch Menschen erniedrigt. Also da geht es gegen Menschen, oftmals gegen Frauen. Oh ja, So. das habe ich auch schon erlebt. Du Drecksnazi und all diese Sachen, die sie einem an den Kopf werfen. So, was steht über dem Bild von Ricarda Lang, was ja auch nicht bearbeitet ist in irgendeiner Art und Weise, höchstens vielleicht zugeschnitten oder so, könnte eventuell sein, aber es ist jetzt auch nichts Wichtiges weggelassen. Da steht 10 Gramm Fleisch pro Bürger am Tag, aber nur für die. Für die Gleichen, nicht für die Gleicheren. Also Ja. Orwell, Ja. Form der Tiere. Ja, das ist ganz furchtbare Erniedrigung, würde ich sagen, ne? Guck mal, wie erniedrigend. Wo ist das erniedrigend, Ingrid? Das war in ihrem Kopf, war das eben noch erniedrigend. Warte mal, ich finde es gleich wieder. Burger zählen noch nicht, hat die Ricarda gesagt. Menschen werden niedergemacht. Und ich beschäftige mich sehr mit Hass im Netz. Und ich kriege dann oft die Frage, naja, beim Hass im Netz und bei unfreundlichen Kommentaren, hat Wut nicht auch was Gutes? Ist es nicht manchmal sinnvoll, dass Leute so ein bisschen ihre Wut rauslassen? Das ist ein komplexes Thema, das ich heute hoffentlich auch in einer gewissen Komplexität behandle. Aber eines vorweg, ich glaube, das ist nicht gut. Ich glaube nicht, dass das ein gutes Ausleben von Wut ist. Das ist zum Es ist auch keine Wut. Das ist das, was die Leute wahrnehmen. Also das Ding mit dem Marschieren, das ist schon das Schlimmste daran, aber auch da. Ich meine, was meint der mit Marschieren? Ja, marschierte Instanzen ist das, ne? Meint er Meint einen man das? friedfertigen Marsch auf Berlin wie der Äbel oder Ja. meint er, dass er schon wieder die Stiefel auf dem Kopfsteinpflaster hört? Ne? Ja, oder meint er auswandern oder was meint er denn marschieren? Oder einmal um in den Wald oder so. Um das Fleisch wieder abzutrainieren oder auf die Jagd zu gehen und sich da sein Fleisch zu holen. Keine Ahnung. Es ist ja jetzt nicht eindeutig und es geht, es erniedrigt auch nicht irgendwelche Leute. Und auch dieses andere Posting, der Einzige, der sich da erniedrigt, ist die Dame selber, die ja darauf abgebildet ist. Und die neben ihr ist ja, glaube ich, auch noch, das ist ja diese, die meinte, ja, man kann sich nicht verschulden in seiner eigenen Währung und so. Also, die sieht vielleicht normal aus, aber über die regen sich Leute ja auch zu Recht auf. Na, und das ist, hat mit Erniedrigung überhaupt nichts zu tun. Das hat alles damit zu tun, was diese Leute machen, was sie von sich geben und wie sie sich verhalten. Und Na, der das ist X-Ray hat voll. recht, es wäre so einfach gewesen. Sie hätte nur ein Bild von den Schweinen aus Animal Farm zeigen müssen und sagen müssen, hier, guck mal, hier wird was gleichgestellt. Dann wär, hätte sie schon ein Argument gehabt. Aber so ist das Argument nicht vorhanden. Zumindest in meinen Augen kein politischer Diskussionsstil, der unserer Demokratie gut tut. Ich glaube, das schadet eher. Und bei der Republika sollen wir ja dieses Jahr über Ökonomie Inwieweit nachdenken, schadet das denn dem aber fürs politischen Geld. System? Verstehe ich überhaupt nicht. Und die Frage Leuchte ist mir auch, überhaupt wer nicht ein. profitiert von solchen Postings? Politisch, glaube ich, profitieren von solchen Postings, von solchen Debatten Parteien, die mit. Wer profitiert? Die AfD profitiert und die FPÖ und der Feindbildern und Orbán. einer Wir-gegen-die-Rhetorik arbeiten, eigentlich ein klassisches Merkmal des Rechtspopulismus. Zum Eine Beispiel der Wir-gegen-die-Rhetorik, so wie in Wir sind mehr, Ingrid? Meinst du das? Wir haben Platz. Ja, das ist Wir für die. Aber der braune Bodensatz und solche Sachen. Der muss doch rausgeschnitten werden, wie ein Blinddarm. Populismus zeichnet sich auch wirklich dadurch aus, dass es so getan wird, wir sind die Einzigen, die für euch eintreten, gegen die böse Elite quasi. Ich finde es faszinierend, dass es in zunehmend Ländern auch konservative Parteien gibt, die eine ähnliche Rhetorik anwenden. Die böse Elite, die alten weißen Männer, oder wie? Ob das eine gute Taktik ist, darüber kann man sicher diskutieren. Aber bleiben wir beim Profit. Die Frage ist ja auch, Facebook, Twitter, andere Plattformen, profitieren die, wenn solche Posts auf ihrer Seite sind? In der Fachsprache nennt man das Toxizität, also toxische Postings. Das sind unfreundliche Postings, die vielleicht manche dazu bewegen können, zu sagen, Moment an mal, der entweder Diskussion will ich nicht. unfreundlich oder toxisch. Aber wie kann man denn beides auf eine Stufe stellen? In der Fachsprache. Unfreundlich sein und toxisch sein sind doch zwei vollkommen verschiedene Paar Schuhe, Ingrid. In der Fachsprache, Mensch. Sprichst du etwa nicht die Fachsprache? Fach Chinesisch meinst du, oder was? Ja. Einmal die Nummer 33 und die Toxisch, bitte. 45 mit Pilzen. Und toxisch. Ja, die Pilze halt. Fuck Chinesisch. Fuck Die Chinesisch. teilhaben. Und dazu gibt es eine Untersuchung. Inwieweit toxische Postings ökonomisch relevant sein können. Nämlich der Ökonom Rafael Jiménez Durán und seine Kollegen, die haben ein Experiment durchgeführt. Die haben 8 Wochen lang Leute beobachtet mittels einer Browser-Extension, wie sie Social Media nutzen, welche Posts sie sehen. Und dann, ich zeige das kurz her, haben sie bei einem Teil in diesen 8 Wochen, einem Teil der Leute, die toxischen Posts, also Posts, die als toxisch von einem Algorithmus erkannt worden sind, ausgeblendet. Aha, nach Insgesamt den Kriterien dann 6,6% der bitte. Inhalte auf Facebook und Twitter wurden als toxisch eingestuft und ausgeblendet, zum Beispiel so Posts wie Frauen sind nicht so klug wie Männer. Und das da oben ist die Kontrollgruppe, da wurde nichts ausgeblendet. Und man sah bei denen hier, man sah bei den, wo die toxischen Posts ausgeblendet worden sind, einen Unterschied im Nutzungsverhalten. Die Forscher schreiben, es ist bemerkenswert, dass die Intervention zu einer signifikanten Reduktion sowohl des Konsums von Beiträgen als auch von Kommentaren auf Facebook führte. Und das ist deswegen ökonomisch interessant. Die Forscher, die können nicht automatisiert sagen, ob ein Post auf Facebook ein normales Posting war oder zum Beispiel eine Anzeige. Ja, also ich meine, du hast den Leuten weniger Frauen sind dumm Posts gezeigt und die haben weniger kommentiert darunter, oh mein Gott, wie kannst du sowas nur sagen oder wie? Jo. Und das ist jetzt Überraschung. dann Schachmatt-Atheisten oder wie? Ja. Dann macht das Netz doch zu, dann gibt es auch gar keine Kontroversen mehr. Aber sie mutmaßen, dass wenn die Leute weniger Inhalte sahen, dass sie dann auch weniger Werbung sahen, also dass es ökonomisch nachteilhaft ist. Wenn ich am Tag mit weniger Werbung in Kontakt komme, kann Facebook das schlechter verkaufen. Bei Twitter konnten sie sogar wirklich auswerten, weil da konnten sie automatisiert sehen, ist das eine Werbung oder ein unbezahlter Beitrag, ein normaler Tweet. Und da haben sie wirklich auch messen können, dass auf Twitter die User weniger Werbung sahen. Und sie schreiben selbst in ihrer Studie, zusammengenommen weisen diese Erkenntnisse auf eine wahrscheinliche Reduktion der Profitabilität hin. Zumindest bei Ad-Policies, die auf Abrufe fokussieren. Ich weiß doch von der Heißt, es Frau von kann. Facebook, die hat das immer bestritten, dass das irgendwie was einbringen würde. Die hat immer gesagt, dass das Gegenteil der Fall ist. Das vergrault irgendwie User, das vergrault irgendwie Kunden Ja, das denke ich und mir auch. Und auch das, die was du Werbung da kommt nicht mehr so jetzt gerade rüber und gesagt hast, das so. Schlüsselwort da jetzt eben gerade bei ihr war wahrscheinlich. Ne? Ja, genau, die haben Also. das gar nicht richtig nachgewiesen. Ne? Wahrscheinlich haben sie das, ja. Ich meine, klar, sie haben weniger angezeigt und dann ist auch weniger Werbung angezeigt worden. Es ist schon Also, sie hat ja gerade so. gemeint, dass sie das gar nicht wussten bei Facebook jetzt. Und bei dem anderen haben sie ja wiederum dieses Experiment jetzt nicht gemacht. Also. Ja, können Sie auch nicht wirklich einen Schluss rausziehen. Kann ökonomische Effekte haben, negative ökonomische Effekte, wenn Plattformen so stark gegen toxische Posts vorgehen, dass diese wirklich unsichtbar werden. Wohlgemerkt, es ist komplex. Da gibt es ja mehrere Ebenen. Ich habe einen der Studienautoren, den Rafael Jiménez Durán, kontaktiert und er relativiert seine eigenen Ergebnisse insofern, als dass er sagt, ein Nichtvorgehen gegen toxische Kommentare, das hat ökonomische Vor- und Nachteile. Weil, okay, da wurde weniger Werbung wahrscheinlich konsumiert, aber zum Beispiel nur toxische Posts einblenden wäre auch nicht gut, weil wenn das so toll wäre, wären wir alle auf, was weiß ich, Gab oder auf Truth Social. Es gibt schon einen Wunsch vom Publikum, von uns allen, nicht dauernd nur aggressive Posts zu sehen. Abweichungen von der sozialen Norm möchten wir bestrafen. Also wir möchten, dass so ein Verhalten nicht belohnt wird. Also es Ja, deswegen ist das auch eure Definition von toxisch. Toxisch ist das, was ihr nicht möchtet, dass sich die Leute so verhalten und diese Ansichten haben und so. Das ist toxisch. Aber euch von früh bis spät über irgendwelche Sachen aufregen, das wollt ihr doch haben. Dafür ist Twitter ja euer Ding. Also tut man nicht so. Das müsstet ihr auf True Social, was glaube ich in Deutschland gar nicht an ist. Oder was war das andere, was ihr gesagt habt? Gap, ja. Sein, ne, das ist doch Twitter bei euch. Das ist doch das progressive Ding, wo ihr euch anmeldet, um euch aufzuregen über den Bösen des Tages. Also, tu doch nicht so toxisch. Das ist so ein Gradmesser. Und ich sage es jetzt, wie ich es zusammenfasse. Ich glaube, wir haben das Problem, wie wir als Gesellschaft vielleicht entscheiden würden, wie viel Toxizität wollen wir sehen, nee, und wie die Plattformen das entscheiden, dass wir da vielleicht nicht immer deckungsgleich sind. Dieses soziale Feedback, von dem sie redet, ja, das zeigt sich doch durch die Likes und Dislikes und die Weiterleitungen und so. Da kann man das ganz klein dran, ganz haargenau dran ablesen. Und Leute, die irgendwie Bullshit schreiben, die kriegen auch keine Likes. Ganz einfach, gibt es keine Herzchen für. Ne? Also dass wir als Gesellschaft nicht vielleicht ein größeres Interesse haben, mehr Toxizität zurückzudrängen, weil es übrigens positive Effekte hat. Ich sage nur eine Anekdote noch zu dieser Untersuchung oder ein Detail daraus. Das ist ein Working Paper, also noch nicht. Das ist auch anekdotische Evidenz. Genau, das hast du uns beim letzten Mal, glaube ich, gesagt, dass die Bösen immer so anekdotische Evidenz benutzen. Ja. Das muss sein. Aber ein Detail, was Sie auch gesehen haben, die User und Userinnen, wo die toxischen Posts ausgeblendet worden sind, die haben dann selbst weniger, messbar weniger toxische Posts verfasst. Das heißt, das harte Fortgehen gegen aggressive Kommentare führt dazu, dass auch andere Leute dann weniger aggressiv posten. Also wir können die Debattenkultur verbessern. Das ist krass. Und da ey, Zensur ist so geil, ne? Wir sollten das alle machen. Ja, sind alle freundlich zueinander dann plötzlich. Dann sind alle nur noch nett zueinander, ey Mama. Das ist, yes. Jetzt haben wir es. Dank Ingrid und der Republika. Hätte doch nur vorher schon mal jemand die Idee gehabt, einfach unliebsame Meinungen wegzuzensieren. Dann wäre das Paradies. Damit möchte ich einsteigen. Es gibt schon ökonomische Vorteile, die Plattformen erzielen können, wenn sie manches stehen lassen. Und das Thema erziehen, ist ich höre immer erziehen, sagen, ihr wollt alle Leute erziehen. Ihr habt doch überhaupt kein Recht dazu. Nee, erzielen, das ist ja, glaube ich, ein Gewinn der Plattformen, die erzielt werden. Okay. Okay. Wichtig ist auch, toxische Posts und Wut ist nicht das Gleiche. Leute können zum Beispiel toxisch posten, ohne wütend zu sein, weil sie einfach generell unfreundlich sind oder rassistisch oder das lustig finden. Aber sehr oft führen wütende Debatten dazu, dass ein Teil der User toxisch, bösartig wird. Also das hängt so ein bisschen zusammen. Und die Frage ist auch, Wut, ich muss sagen, Wut ist komplex. Sind wir generell gegen Wut? Das wäre, glaube ich, verrückt oder wäre schlecht. Na gut, oder? Wut ist komplex. Nicht gut, wir können das alles wegmachen. Wir müssen einfach mehr zensieren, aber wir sind ja auch nicht generell dagegen, weil es gibt ja auch gute Wut und das ist ja komplex. Was nee, was Sie meinen, ist, glaube ich, paradox. Ey. Was ist ein Wutkomplex? Also, na gut. Wüsste ich jetzt nicht so richtig. Dieses Bild sagt mir, jetzt, wo ich hier stehe und meinen Vortrag halte, da denke ich drüber nach. Hätte ich vielleicht mal vorher machen sollen. Angry Pikachu. Bisher habe ich jetzt in meiner Session Wut vor allem als etwas Negatives dargestellt. Ich möchte aber ein bisschen komplexer erklären. Wut an sich ist notwendig. Wut, Wut ist notwendig, ja. Sehr gut. Boah, nein, Hass. Lass ihn fließen. Ich höre so gegen Klimazerstörer richtet und riecht. Fleischesser. Fleischesser. Die Klimakrise. 5 Punkte um die Klimakrise. Hilft uns, uns zu verteidigen. Was ist Wut überhaupt? Die American Psychological Association, also der Fachverband der amerikanischen psychologischen Gesellschaft, der definiert Wut unter anderem so, Wut ist eine Emotion, die durch Feindseligkeit gegen jemanden oder etwas charakterisiert wird, bei der oder dem man das Gefühl hat, dass sie oder er einem absichtlich Unrecht getan hat. Das heißt, wütend werden wir dort, wo wir das Gefühl haben. Das heißt, dass Wut auf die Grünen und dieses ganze Zeug generell ungerechtfertigt sind. Na, das heißt das. Weil das ist ja das, was du im ersten Teil deines Beitrags uns hier erzählen wolltest. Das ist Herabsetzung von den Leuten und so. Und jetzt gibst du uns hier eine Definition, die genau das Gegenteil davon ist. Aber nee, das ist dann wahrscheinlich wieder Toxizität und nicht Wut, weil wir haben ja gerade gelernt, das ist was anderes. Sorry. Toxizität ist auch eine fiese Unterstellung. Wut kann man sehen. Unrecht, wir werden böse, unfair behandelt. Und ohne Wut würden Frauen womöglich noch immer kein Wahlrecht haben. Ohne Wut würden... Ja, Ingrid. Yay, das ist wahrscheinlich. Thema, was du da so aufmachst. Das ist nämlich auch nicht so eindeutig, wie du meinst. Aber ja. Homosexuell womöglich noch immer kriminalisiert werden. Also es wäre falsch, Wut insgesamt abzulehnen, aber aus politikwissenschaftlicher Sicht ist Wut sehr interessant, weil sie ambivalent ist. Ja, es seien natürlich die Homosexuellen in question, sagen irgendwas, was dir nicht gefällt, dann kannst du ihnen direkt an den Kopf knallen, dass sie das alles nicht verdient haben. Oder die Frauen sagen irgendwas, was dir nicht gefällt, dann kannst du ihnen auch sagen, dass der Feminismus hat alles für dich erreicht, du Undankbare. Und ich finde gerade das Beispiel mit den Homosexuellen interessant, weil hier haben wir ja was, was auf beiden Seiten Wut hervorruft. Ne? Gerechtfertigterweise bei den Homosexuellen, dass sie weniger Rechte haben, aber halt auch auf der anderen Seite, die da drin halten, einen Verfall der Sitten, Angriff auf ihr Glaubensbekenntnis oder ihre Weltsicht sehen. Ne? Wut wird ja hier, die existiert ja nicht nur auf einer Seite bei den Bösen und nur bei den Guten als heilige, gerechte Wut, sondern die entsteht ja auch, Wut entsteht daraus, dass andere wütend auf einen sind, manchmal. Das heißt, sie hat Chancen, dass man sich gegen Unterdrückung wehrt, aber Wut kann auch dort geweckt werden, wo zum Beispiel eigentlich keine gute Faktenlage vorhanden ist, zum Beispiel über ein Wurstverbot, das es gar nicht gibt, oder Wut über den Klima, eine Bevölkerung. Klimaapokalypse, die niemand mit Sicherheit vorhersagen kann. Da kleben sich die Leute vor Wut auf die Straße, Ingrid, das glaubst du gar nicht. Nicht im Internet. Ein rechtsextremer Verschwörungsmodus. Das ist das Gefährliche an Wut, dass sie nicht immer basierend auf rationalen Umständen passieren muss. Und es ist unsere gesellschaftliche Aufgabe, immer zu diskutieren, wo ist Wut angemessen und wo nicht. Da habt ihr es. Ihr habt es zuerst gehört. Das ist unsere gesellschaftliche Aufgabe. Unsere. Ja, von Republikanern. Ich würde jetzt total gern, total wütend werden, aber ich weiß, es ist nicht angemessen, deswegen werde ich nicht wütend. So reagieren ja alle Leute. So, ja, so geht aber der gesellschaftlich haben wir entschieden, dass ich jetzt nicht wütend werden darf. Also lasse ich das mal. Ja. Gutes Wut Auswahlgesetz. Und das Problem ist auch, dass Wut eben genutzt werden kann, um ganze Menschengruppen zu demonisieren, um sie zu herabzustufen. Aber AfD-Wähler zum Beispiel oder Ungeimpfte. Oder wie auch immer du willst. Heterosexuelle. Mal kurz zur Politik ein. Das Interessante ist, Wut wird womöglich nicht immer nur dort genutzt, wo sie wirklich sehr rechtfertigbar ist, sondern Wut kann auch ein Wahlkampftool sein. Vermutlich. Ja. Das wäre doch gespielt. Nein, vermutlich. Doch. Und Wut kann auch ein Wahlkampftool sein. Ja, Ingrid, das ist nun mal auch Teil von der Demokratie. Du kannst den Leuten nichts vorschreiben, warum sie eine Partei wählen. Es gibt sogar Menschen, na, wenn ich das könnte, das finde ich auch total dämlich, was die machen. Die treffen so Entscheidungen auf Basis von der Planet stirbt oder die treffen so Entscheidungen auf Basis von ich wähle nur Frauen, die mich vertreten. Ne? Aber das kann man ihnen nicht vorschreiben. Das ist ihre eigene Entscheidung. So funktioniert das System nun mal. Du kannst den Leuten auch nicht vorschreiben, dass sie nicht irgendwen wählen, weil sie auf die anderen sauer sind oder so. Das funktioniert so nicht. Vor allem, wenn die eine Seite ständig mit Angst argumentiert, warum ist es der anderen nicht erlaubt, mit Wut zu argumentieren? Verstehe ich nicht. Sind beides Emotionen, haben beide eigentlich da nichts verloren? Ihr möchtet eure Waffe behalten und die andere ächten halt so. Ja, okay, meine Atomwaffe behalte ich, aber deine Biowaffen sind irgendwie gegen das Völkerrecht, ne? Okay. Ich sag nur ein Beispiel. Oder eigentlich zwei. Der Politologe, so, ich habe jetzt seinen Namen nicht vor mir, eine Sekunde. Der Politologe, ups, das ist jetzt sehr peinlich, Stephen Webster hat ein sehr interessantes Buch geschrieben. Ich zeige das kurz her. American Rage. Und der konnte messen, dass wenn im eigenen Lager man zum Beispiel einen Spitzenkandidaten hat, der nicht bei allen beliebt ist, dann ist das trotzdem vielleicht nicht so wichtig, solange das eigene Lager wütend ist über die Gegenseite, werden sie einen eher wählen. Also ich würde sagen, auch ein schwacher Kandidat oder eine schwache Kandidatin kann so ein bisschen übertüncht werden, indem ich nur hart genug über die Gegenseite Wut schüre. Und ich Moment, ich möchte lösen, wie ist Olaf Scholz Bundeskanzler geworden? Ja, das finde ich aber eigentlich nicht so passend. Weil Warum? Ich meine, der ist im Endeffekt Bundeskanzler geworden, weil die Leute keinen Bock mehr auf Merkel hatten. Ja, keinen Bock mehr auf Merkel hatten. Und aber wütend auf Laschet waren. Waren die Deswegen ist der Laschet, Bundeskanzler war geworden. Auf Laschet. Ich glaube eher, das ist so ein... Na, der, das heißt, so wird allenthalben wird der Verlust doch dem Lacher im Ahrtal zugeschoben. Da hat er doch angefangen, richtig Stimmen zu bluten. Ja, das ist so eine Presseinterpretation. Ja, ist denn da nicht die Wut genutzt worden? Ich meine, wir wissen doch, wem Großteil der Medien in Deutschland auch durch Überbeteiligungen gehören. Auch im Laschet gehetzt, fand ich, ja. Also ist hier Wut ganz klar instrumentalisiert worden, aus meiner Sicht. Ingrid sieht es anders, würde ich sagen. Zum Beispiel passiert, die hat er analysiert. Und Stephen Webster schreibt was sehr Interessantes in seinem Buch. Ich fasse ganz kurz zusammen. Wut hat eigentlich zwei Seiten, die interessant sind für uns. Erstens, wer wütend ist, der verbarrikadiert sich eher in seiner Meinung. Das kennt man von sich selbst auch. Wenn ich wütend bin, will ich jetzt nicht die andere Meinung hören. Da will ich Recht haben. Ja, so, da lässt man sich nicht überzeugen, vielleicht. Da hat Ingrid uns gerade von sich selbst erzählt. Ja, habt ihr es mitbekommen? Und es war sehr überzeugend. Also das ist so das Überzeugendste, was sie bisher gesagt hat. Eigentlich. Das glaube ich ihr sogar. Also da wird man eher enger im Blick. Und das Zweite, wütende Leute sind sehr aktiv. Ich bin Journalistin, das kennt man auch von Leserbriefen. Man kriegt eher mehr Leserbriefe, wenn sich Leute aufregen, als Lob. Ja, aber die Geschichte eben hast du nicht kapiert, ne? Mit den toxischen Posts, die reduziert wurden und dann haben die Leute weniger kommentiert. Das ist doch genau das, was du jetzt sagst. Kennt man vielleicht auch in anderen Kontexten. Und für Parteien ist das sehr interessant. Zum Beispiel Besorgnis, auch eine Emotion, die führt oft eher dazu, dass sich Leute zurückziehen oder weitere Informationen suchen. Wut führt dazu, dass man sich verbarrikadiert und aktiv wird. Und Webster schreibt, sehr interessant, er meint, dass politische Eliten versuchen, Zitat, die Wählerschaft zu ermutigen, eine Handlung vorzunehmen, wie wählen, Wahlkampf zu betreiben oder Geld zu spenden, die ihnen selbst zugutekommt. Wut ist die Emotion, die am besten geeignet ist, dieses Ziel zu erreichen. Also Wut bringt Leute zum Spenden, zum Wählen und zum Klicken. Und nur ganz kurz, ich habe dieses Slide schon oft hergezeigt, aber es ist wichtig. Wir sehen gerade im Internet, dass Wut aktiviert. Nur eine sehr berühmte Studie, über 10 Jahre alt, die zwei Ökonominnen, Jonah Berger, Catherine Milkman, die haben das bei der Webseite der New York Times, also super seriöser Journalismus, ausgewertet. Die haben geschaut, nee, das ist schon lange kein super seriöser Journalismus mehr, liebe Inge. Ja, ich finde es auch ganz normal, dass mit negativen Analysen kann man sich immer einfacher anschließen als irgendwelchen positiven Zukunftsvisionen. Ganz einfach, das ist völlig normal in meinen Augen. Ja eben, was willst du denn da 50 Mal drunter kommentieren, ich stimme allem zu oder ja. So. Laut welche Artikel werden stark per E-Mail weitergeleitet? Und sie sahen, Emotionalität führt generell zu mehr Viralität, hier. Positivität hat auch nochmal einen Boost, also positive Neuigkeiten wurden stark weitergeleitet, aber eine dritte Sache ist relevant, man sieht hier, Wut hatte einen viralisierenden Effekt, ein Artikel, der Wut auslöste, hat um ein Drittel eine höhere Chance, viral zu werden, dass viele Leute das weiterleiten. Und gerade in Zeiten von Social Media ist das eine interessante Beobachtung, weil es die Frage aufwirft, ob es doppelt eine Förderung von Wut gibt, zuerst von uns Menschen, dass wir etwas lesen, das uns wütend macht und wir klicken es an, teilen es etc. Und dann haben wir Algorithmen, die darauf programmiert sind, diese Signale als wichtiges Ding zu werten, was viele Leute kommentieren, liken, teilen, wird als wichtig erachtet und noch mehr eingeblendet. Also ob hier noch einmal zusätzlich Wut begünstigt wird. Und jetzt kann man einwerfen, das finde ich ganz wichtig, naja, aber Social Media verändert sich. Zum Beispiel bei TikTok, da muss ich gar nichts liken oder teilen oder kommentieren und der Algorithmus ist oft ziemlich gut darin, Präferenzen herauszulesen oder sehr personalisiert Vorschläge zu machen. Das heißt, es werden eher so passivere Signale wie die Verweildauer auf Videos oft genutzt, was man einblendet. Und selbst hier ist die Frage, ob diese Art von Algorithmus Emotionalität begünstigt. Ich höre ganz kurz aus, ich hoffe, ich habe die Zeit, es ist interessant, ein bisschen was anderes, aber vielleicht kennt das manche, in der Psychologie gibt es diese Idee, dass es zwei Modi des Denken gibt, nämlich System 1 und System 2. Und System 1, das ist so der Standardmodus, das ist dieses schnell und mühelose Nachdenken, eher instinktiv, auch für Fehlschlüsse anfällig. System 2 ist dieses konzentrierte Nachdenken, was wir möglichst selten machen, wo man sich wirklich anstrengen muss, wo man gedanklich dabei sein muss. Ja. Ja, auch das wieder. Welches System schreibt diese Republika-Vorträge? Weiß ich nicht. Und die Frage ist, ob wir bei Social Media halt sehr stark mit dem System 1, System 1 unterwegs sind, das sehr intuitiv ist. Und der Informatiker Arvind Narayanan, das ist dann aber gar nicht so abschließend zu beurteilen, mal so eben. Manche Leute denken mehr drüber nach und manche Leute schreiben mehr, was ihnen gerade in den Sinn kommt. Das ist doch der Unterschied. Also, was soll ich sagen? In den Raum gestellt, dass wir beim Scrollen von Social Media eher bei diesem instinktiven Modus unterwegs sind. Ja, beim Scrollen, aber doch nicht beim Schreiben. Dass wir emotionalisierende Inhalte leichter haben. Er schreibt, ich zeige das kurz her. Ups, ich habe einiges übersprungen. Ein TikTok-User, eine TikTok-Userin swipet womöglich an einem Video vorbei, in dem eine medizinische Expertin Leute daran erinnert, sich die Grippeimpfung zu holen, weil die Person nicht nach dem Stereotyp von medizinischem Fachpersonal aussieht. Aber sie bleiben womöglich hängen bei einem wütenden Video, das ihnen im Moment gefällt, aber welches sie später bereuen. Standardmäßig bedienen Feeds, die auf solches implizites Feedback wie die Verweildauer ausgerichtet. Was ist das für ein saudummer Vergleich? A medical expert reminding people to get a flu shot und ein angry video. Was ist das für ein dämlicher Vergleich? Also. Normalerweise ist die Frage nach der Relevanz. Und seit wann gibt es auf TikTok so Sachen wie Leute, die einfach was waren? Ich dachte, die tanzen da. Ja. Und machen Fortnite-Videos. Ich meine, Aufmerksamkeitsökonomie, ne? Also, wenn du nicht auffällst, fällst du nicht auf. Findest du nicht statt. So ist es auch bei diesen Plattformen. Pulse. Und ich möchte das schon ein bisschen als Lösungsansatz einwerfen. Wir müssen wirklich unsere Technik hinterfragen, ob die die niedrigsten Impulse bedienen. Vielleicht ist es so, vielleicht nicht ganz, aber das ist eine große Forschungsaufgabe und gesellschaftliche Aufgabe der nächsten Zeit. Und ich möchte jetzt eine Ebene runtergehen. Es geht ja nicht nur um die Art der Plattformen, es geht auch um darum, wer ist auf den Plattformen aktiv. Weil da gibt es User und Userinnen, die profitieren mehr von dem System und andere weniger. Und ich gebe ein Beispiel von... Ja, ich gebe jetzt mal ein Beispiel von System 1 und System 2. System 1 ist, die Welt geht unter, ich klebe mich auf die Straße. System 2 ist, die Welt geht unter, ich überlege mir, wie man irgendwas verändern kann. Ach du mit deinem Technologieglauben, geh weg. Oder auch Lösungen von gestern. Oder wie man besser damit klarkommt, mit dem, was sich nicht abwenden lässt oder was auch immer. Und brüll nicht rum, dass der Feind uns daran hindert, das zu erreichen, was wir ja alle erreichen müssen, wo wir uns angeblich alle darauf geeinigt haben oder irgend so ein Scheiß, was ich irgendwie geträumt habe mit meinem System 1. Also früher hieß es ja immer, dass Relevanz entscheidend ist und vielleicht auch Humor, aber Relevanz ist in dem Fall und ich denke mal, dass das auch, dass man das auch drunter zusammenfassen könnte, dass die Leute wütend darüber sind, was, wovon sie glauben, dass es auch relevant ist für sie. Sonst würden sie sich doch nicht ärgern oder wütend sein. Von TikTok, den wird jetzt niemand kennen, würde mich jetzt zumindest überraschen. Das ist ein Creator namens Ryan Gawlick, der ist auf TikTok. Und er hat einmal dem Medium Insider erzählt, dass er bewusst eine harmlose Form von Wut einsetzt. Nämlich, er spricht Dinge falsch aus. Also er sagt Espresso statt Espresso. Oder, man sieht das im Bild, er isst so ein KitKat-Riegel und er isst das nicht wie die meisten von uns, dass man so, dass so die Rippe runterbricht und dann die eine Rippe bricht und die zweite, sondern er beißt so das Ganze hinein. Und dann regen sich Leute in den Kommentaren auf, wie isst du dieses KitKat und so weiter. Und das fand ich auch wunderschön. Hier lernen wir die Sachen fürs Leben. Die KitKat-Rippe. Und wie man sie bricht. Was macht die in ihrer Freizeit? Also ich krieg diesen, ja, aber solche Wut kann man doch, wenn das ist doch auch keine Wut, wenn sich dann darüber aufregt. Das ist doch albern. Ich krieg diesen Rage beim Scrollen eigentlich nur einmal im Jahr. Und das ist, wenn ich mir angucke, wenn da wieder alles diese Republika finanziert und was für ein Quatsch da verzapft wird. Da sind sich mein System 1 und System 2 auch sofort einig. Also. Und er sagt zumindest, seitdem er solche wütend machende Details einstreut, hat er eine fünffach so große Interaktion. Und in dieser Zeit, sagt er, hat er zusätzlich 350.000 neue Abonnenten und Abonnentinnen bekommen. Und das ist eine harmlose Form, weil ich glaube, jeder von uns ist schon von solchen Videos ausgetrickst worden, dass man sich denkt, was macht die Person da? Und dann den Schaß anschaut sozusagen und sich nachher denkt, boah, ich verschwende echt meine Zeit auf TikTok. Aber das ist die harmlose Variante. So ein bisschen Wut einstreuen. Das Problem ist aber, da müssen wir uns jetzt gesellschaftlich darauf einigen, Ingrid, ob das noch möglich ist, dieses TikTok weiter zu benutzen. Weil ich sag mal so, Klimakrise und so. Diese Toxizität. Es gibt Kanäle, die bremsen nicht bei ein bisschen Wut, sondern die machen mehr und mehr. Und die sind politisch. Und ich habe diesen Bild-Zeitung-Text gezeigt. Da gibt es aber noch Stufen drüber. Die Bild kommt mit einer eher reißerischen Geschichte und ja, die Website Gorka, die gibt es nicht mehr. Aber es gibt immer noch. Ne, Bento gibt es auch nicht mehr, ne? Es gibt es noch. Z und die Süddeutsche. Echt, gibt es Z noch? Ich habe lange nichts mehr gesehen. Ich glaube schon, ja. So als leere Hülle existiert das, glaube ich, noch. Keine Ahnung. Und dann kommen alternative Medien und die bringen zum Beispiel das hier. Das ist Tiches Einblick und diese Schlagzeile finde ich ziemlich beeindruckend. Da steht dann, wir sind wieder bei der Wurstgeschichte, nur noch eine Scheibe Wurst pro Tag, dafür mehr Insekten. Der grüne Totalüberwachungsstaat rot. Ja, auch da wieder, ne? Das will ja überhaupt gar keiner, aber es wäre ja gut, wenn wir es so machen würden. Ne, das ist doch wieder euer Modus operandi. Ich meine, der Titel ist natürlich reißerisch, ne? Aber warum nicht, ja, ne? Bisschen reißen, sagt man ja. Außerdem steht da auch von Gastautor, ne? Also. Mhm. Und das ist dann auch wieder, ja, Tichys Einblick Standard oder wie, von Gastautor. Und auch da steht in der Überschrift neue Richtlinie und nicht neues Gesetz oder irgendwas. Und ich finde das so beeindruckend, weil wir starten irgendwie mit der Wurst. Dann heißt, wir essen dafür alle Insekten, wird übrigens überhaupt nicht aufgelöst. Warum auf einmal Insekten hier jetzt? Ich weiß es bis heute nicht so wirklich. Und dann finde ich auch gut, und dann sind wir schon im grünen Totalüberwachungsstaat. Also, ich würde sagen, wollen wir das mal kurz googeln? Fällt mir dazu gerade ein, ob das wirklich nicht aufgelöst wird in dem Artikel. Ich google das parallel mal. Dafür mehr Insekten. Und das mit den Insekten kann sie sich gar nicht erklären, obwohl das ja irgendwie schon momentan auch in aller Munde ist mit den Insekten. Ja. So, Tisch ist Einblick. Nur noch eine Scheibe Wurst pro Tag, dafür mehr Insekten. Der grüne Totalüberwachungsstaat droht. Ich sehe hier gar nichts über Insekten, wirklich. Ja, und Totalüberwachung ist natürlich auch krass. Ah, das ist im letzten Satz, sag ich nur. Im Ergebnis droht die schlimmste denkbare Verschwörungstheorie zur Realität zu werden. Das Insekt auf dem Teller ersetzt das Kotelett. Also er nennt es sogar die schlimmste denkbare Verschwörungstheorie, der Autor. Obwohl dem Klima damit gar nicht geholfen wird. Ja, dann wird also davon ausgegangen, dass die Leute das schon mal gehört haben mit den Itzebugs. Und es steht ja auch da also noch, die Empfehlung soll noch in diesem Jahr in die neue Ernährungsstrategie von Landwirtschaftsminister Özdemir einfließen. Ach was, ja, warum hat denn die Ingrid mir das gar nicht gesagt? Das heißt ja dann, dass es doch irgendwie die Politik vor sich her treibt. So eine Empfehlung. Warum bist du nicht ehrlich, Ingrid? Willst du Wut schüren bei deinen Kollegen auf der Republika? Ja, was für wütende Dinge hier drunter stehen. Ich sehe nur den ersten Kommentar von einem gewissen S. Braun, der schreibt, was bei uns auf den Teller kommt, entscheide ich in Großbuchstaben, aber garantiert keine grünen Spinner, Ausrufezeichen. Ich brauche nicht jeden Tag Fleisch, aber wenn schon, dann auch Bio vom Bauern in unserem Dorf. Ist zwar etwas teurer, aber wie gesagt, es muss nicht jeden Tag sein. Boah, dieser Ja, Nazi-Sprech. das ist übel, ne? Also. Ja, die Leute sind furchtbar uneinsichtig, ne? Das ist fast Eskalation, ist fast schon eine Verharmlosung, was da passiert, aber es ist auf jeden Fall sehr steigernd. Und ich komme zum letzten, und ich muss da leider gleich aufhören, aber ich habe zu viele Slides mitgebracht. Warum funktioniert sowas? Welche Mechanismen wirken hier? Und sehr relevant ist hier, hier wird auch Wut über eine andere Gruppe, die Grünen, die angeblich eine Totalüberwachung planen, zum Beispiel geweckt. Und in der Psychologie ist sehr interessant, da gibt es dieses Konzept der In-Group versus Out-Group. Vielleicht kennen das manche. Wir Menschen sind sehr schnell, uns in Eigengruppen und Fremdgruppen zu sehen. Also zum Beispiel, ich komme aus Graz, das ist im Süden Österreichs. Und wenn ich im Zug sitze und durch Zufall ist da eine andere Person aus Graz, dann freue ich mich. Und wir sind die Eigengruppe der GrazerInnen. Du bist der Das liegt daran, Grazer Roller, dass Junge. das ist, wie sage ich das freundlich, aber das liegt daran, dass du vielleicht ein bisschen einfach gestrickt bist. Ja, das ist Graz Supremacy hier, was ich hier kriege. Wir Grazer. Innen. Das ist Innen, 7 Grad der Separation sind das. Ja. Ein Graz. Ein Ziel. Der Republika. Graz ist schon lange nicht Die allen anderen sind halt die anderen. Und das ist harmlos. Problematisch wird es aber, wenn Menschen ihr Selbstwertgefühl dadurch steigern, dass sie die Eigengruppe total aufwerten und die Fremdgruppe total abwerten. Kicher. Nehmen wir Kicher. dann vielleicht zum Beispiel einen braunen Bodensatz Ja. oder Querdenker. Ja. Querficker, Wer ist Jan Impfwichtel Böhmermann? Ja. Schon mal oder gehört. Kommt nicht aus Graz, Linkerer. aber ist auch Die eigene Teil und der Fremdgruppe, In-Group. da meinst du doch wieder sowas mit Herkunft und so weiter. Da geht es eher nicht um die Meinung wahrscheinlich. Ja, Nicht und vor allen Dingen verstanden. sowas sagt man gerade auf der Republika, ne? Ja. Also, Wo die Blase sich gerade auflädt. wir haben ja letzte Woche uns, oder nee, vorletzte Woche war das, als wir uns den Johnny und seine Eröffnungsshow angeschaut haben. Ne? Also, das hat ja schon einen guten Einblick gegeben, wie die sich da selber sehen. Absolut. Zum Beispiel bei Rassismus passiert das ja auch. Ich bin mehr wert, weil ich habe diese Hautfarbe, ich komme von da und da, was weiß ich. Eigengruppe versus Fremdgruppe. Und das Thema ist komplex. Ja, Moment Adam mal, Sandler denkt aber da übrigens wird auch. doch jetzt gerade komplett ausgeblendet, dass die eine Gruppe hier seit Jahrhunderten angestammt lebt und die andere Gruppe in Millionenzahlen hier reinströmt und unsere Lebensweise verändern will. Oder wahlweise die Bibliotheken niederbrennen. Das ist doch eine ganz andere Geschichte als In-Group, Out-Group oder halt eigene Gruppe, andere Gruppe. Ja, Mars. Ich habe doch kein Problem mit den Leuten in Pakistan. Ich habe ein Problem mit Leuten, die herkommen und meinen, hier müsste doch Pakistan draus werden. Ja, sollte man nach Grazistan gehen, das geht dann. Bis Graz über die Sache gewachsen ist am besten. Schwöre ich doch bei der SPD, ey. Das wurde beobachtet, ein sogenannter Outgroup-Homogeneity-Effekt, dass man die Eigengruppe als divers, als Ja, also liebe Ingrid, du machst schon wieder dieses Problem wie vorhin bei dem Söder. Ne? Du zeigst uns dieses Tichys-Einblick-Ding und du sagst dann so, ja, das ist In-Group, Out-Group. Aber was dir damit eventuell jetzt nur zeigst, ist, dass du in dieser In-Group der Grünen halt bist. Ne? Und deswegen sind die anderen jetzt die Out-Group. Und sagst dann so, ja, die Leute neigen dazu, In-Group, Out-Group zu denken. Aber dass diese Leute, die da jetzt zu diesem Fleischthema, da kannst du aus allen möglichen Richtungen kommen. Da kannst du diese Meinung haben von dem, den ich gerade vorgelesen habe und sagen irgendwie, ich mache selten, aber ich beachte dann auch darauf, dass ich hier lokal irgendwie mir was hole. Oder du hast irgendwelche Leute, die sagen, ist mir vollkommen egal, ich esse eine Nase lang Fleisch oder ich brauche es billig oder so, ist mir Wumms. Das gibt zwar nicht viele, die das so sagen, aber vom Verkaufsverhalten her merkt man halt, dass es genug Leute gibt, die das halt machen. Dann gibt es Leute, die sagen, ich esse selber kein Fleisch, aber ich habe da auch kein Problem damit, wenn andere Leute das machen. Aber und das ist jetzt aber die eine In-Group, die dieser anderen Out-Group dann da irgendwie gegenübersteht. Oder wie? Das funktioniert nicht, Ingrid. verschiedenartig, als komplex wahrnimmt und die Fremdgruppe als überdurchschnittlich homogen. Also die anderen, die sind alle irgendwie gleich. Und die Frage ist, schaffen soziale Medien ein Umfeld, wo solche Gruppendynamiken nochmal schlimmer werden? Und ich glaube, es deutet schon manches darauf hin. Ich zeige nur ein. Ich glaube, du kannst das nicht sehen, weil du halt rückwärts von dieser Annahme ausgehst. Das ist nämlich genau das Problem. Ja, sie hat so blinde Flecken, ne, wo die eigenen, ja, selben, selber gleichgelagerten Probleme nicht mehr sichtbar sind. Für sie scheinbar. Also Reflexionsproblem. Sie sieht nur Oberflächen. So. Die Frau kann nur Oberflächen sehen. Also habe ich zumindest den Eindruck. Surprise, also Pikachus, ja. Ja, aber das ist ja auch Oberfläche. Also sie bleibt in ihrem ganzen Thema, ist ja jetzt noch nicht einmal wirklich an einen Punkt rangegangen und hat den näher beleuchtet oder so, sondern sie bleibt halt in diesem Laber. Also so, ja, wie in einer Oberstufenklausur, für die man 11 Punkte bekommen hat. So. Du willst mir doch jetzt nicht sagen, die Pikachus sind leer in. Nee, das würde mich ganz doll trauen. Die sind mit Holzwolle, glaube ich, drin, oder? Ein Beispiel. Identität ist sehr allgegenwärtig auf Social Media. Was wir retweeten, das retweeten wir schon oft, um zu zeigen, so bin ich, dafür stehe ich. Das sind Signale. Oder in der Twitter-Bio schreibe ich was rein, damit alle wissen, ah, so ist die. Ja, Virtual Signaling, Ingrid. Ne, was wir schon seit Jahren den Leuten halt erzählen, das hat ja, glaube ich, der Gartzart so ein bisschen geprägt, weil das aus dieser Konsumentenpsychologie herkommt, das Virtual Signaling. Das ist genau das Ding. Ihr macht es halt billig. Den Leuten einfach zeigen, so, hey, ich bin einer von den Guten. Da braucht man dann halt nichts machen. Da braucht man dann keinen echten Virtual mal irgendwie zeigen, was ein bisschen aufwendiger wäre, hier System 2 irgendwie bemühen oder so. Sondern packst du dir ein paar Flaggen in die Bio und sagst irgendwie, ich bin aus Graz, hab dich lieb. Keine Ahnung. Ich bekomme einmal den Vogue-Rabatt, bitte. Je suis. Hast du nicht gesehen. Und das war sogar messbar. Zwei Forscher, Nick Rogers und Jason Jones, haben von 2015 bis 2018 Twitter-Bios ausgewertet. Ganz kurz, sie sahen, dass gewisse Selbstbeschreibungen in den. So, was haben wir da? Feminist, Red Pill, Nasty Woman. Also, Feminist und Nasty Woman ist schon das Gleiche. Das war ja bei dieser Frauenmarsch-Geschichte da. Blue Lives Matter, MAGA, Vogue, Men's Rights, LGBTQ, so 99%, Aktivist, Deplorable, Black Lives Matter, BLM. Hast du jetzt doppelt gezählt, oder wie? Da müssen wir einmal das Black Lives Matter abziehen, das ist doppelt genannt worden. In Twitter-Bios wie Feminist, Vogue, Red Pill, Men's Right. Mir ist aufgefallen, gerade in dem Standbild hat sie diese Geste gemacht bei diesem Typen von dem Meme, wo er auf diese Wand mit den Verbindungen zeigt. Kann jemand bitte Ingrid hier jetzt aus dem Standbild rausschneiden, dahinter ein Surprise Pikachu montieren? Ich würde es sehr gut hier. Auf jeden Fall. Zeitlich Zunahmen. Sowohl es kamen neue User, die politischer waren oder sich als politische Akteure definierten anscheinend, als auch bestehende User, Userinnen hatten mit der Zeit eine höhere Wahrscheinlichkeit. Ja, das Einzige, was ich jetzt hier sehe, ist, dass MAGA durch die Decke gegangen ist und dann sogar mehr geworden ist als Feminist, was euer Ding ist. Feminist ist links MAGA. Das ist das. Nichts anderes. Was ist das graue? Blue Lives Matter? Nee. Ach, Aktivist oder wie? Aktivist das graue, ja. Ja gut, das ist ja bei Feminist wahrscheinlich einfach ein Doppelpack drin. Ja, Feminist Aktivist steht da drin bei denen, ja. So eine Identität ins Profil hineinzuschreiben. Da könnte man jetzt viel drüber diskutieren, aber Identität ist auf Social Media sehr allgegenwärtig. Und die Frage ist, ob Gruppendynamiken damit angefeuert werden. Auf jeden Fall ist messbar, dass Gruppendynamiken sehr erfolgreich sind. Also wenn man wirklich erfolgreich sein will, dann kann man zum Beispiel Wut über die Fremdgruppe wecken. Das ist untersucht worden in einer Untersuchung. Ja, also was sie hier bewiesen hat, ist, dass die Leute Feminist jetzt benutzen, um Leute wütend auf die anderen zu machen, In-Group und Out-Group, oder wie? Ja, toll, dafür ist das ja auch gut geeignet. Das ist auch. Ja, dafür war das mal erfunden worden. Da komm, Ingrid. Ne? Sag was. Mir ist gerade eingefallen, Marga steht wahrscheinlich für Make America Graz again. Mager Quark. Das ist Ingrids Hashtag. Buchen der University of Cambridge und New York University. Ich komme wirklich gleich zum Schluss. Ganz schnell ist eine interessante Sache beobachtet worden. Die haben über 2 Millionen Posts auf Twitter und Facebook ausgewertet. Und die haben sich eine Sache angeschaut. Hilft es der Reichweite einer Botschaft, wenn ich über die anderen spreche? Und es war tatsächlich so, wenn man über die anderen spricht im politischen Kontext, dann hatte man eine viel höhere Wahrscheinlichkeit auf Reichweite. Die Wahrscheinlichkeit auf viele Shares, die erwarteten Shares so, die stiegen um das 4,8-fache. Also man hatte im Schnitt 4,8 mal so viele Shares, wenn man über die Ja, ich anderen meine, was sprach, ist über die denn im Liberals politischen übertrat. Betrieb? Ich meine, das ist einmal zu sagen, ja, wir Grünen stehen für die Zukunft. Und das dann halt in der eigenen Bubble ein, die AfD ist der Faschismus und der Adolf steht vor der Tür, höhere Engagementraten kriegt. Das ist irgendwie, dafür brauche ich keine Studie, Ingrid, auch keinen Republika-Vortrag. Ganz ehrlich, das kann sich ein halbwegs denkender Mensch alles selber zusammenreimen, was du hier erzählst. Und das vielleicht, falls er reflektiert ist, sogar mit dem Verständnis, dass es für beide Seiten gilt. Trump. Und man kann sich schon vorstellen, dieses Reden über die anderen, das stieß dann nicht auf Begeisterung, Lob oder freundliche Gefühle, sondern oftmals auf wütende Reaktionen. Und ich Man habe mir auch redet in dem gedacht, politischen, im politischen Zusammenhang, wenn man über den anderen redet, das ist meistens der politische Gegner, Ingrid. Und da sagt man halt nicht irgendwie, da sagt dann der Söder nicht, dass die Frau Lang irgendwie ganz toll ist und dass die alles richtig macht. Ach, Mann, so ein bisschen Realitätssinn, Ingrid. Muss auch für einen Österreicher machbar sein. letzte Sache. Das sieht man hier. Die wütenden Reaktionen, die waren bei der Outgroup, wenn ich über die Outgroup geredet habe, viel deutlicher. Auch das Lachen, aber ich glaube, es ist eher ein Lachen über die anderen. Das heißt, die Gruppendynamiken, die sind online viel sichtbarer. Und ich muss jetzt leider aufhören, darum sage ich meinen letzten, nur einen Gedanken, weil ich auch was Positives einstreuen möchte, einen Gedanken. Ich glaube, man kann aus dem was lernen. Nämlich, es ist sehr leicht, über die anderen zu schimpfen. Und damit auch tolle Interaktion zu erzielen, viel Gehör zu bekommen. Ich glaube, wir sollten in unserer Demokratie aber öfters darüber nachdenken, wo will ich nicht wütend reagieren oder weniger wütend? Oder wo kann ich auch noch versuchen, auf die Gegenseite, die anderen zuzugehen? Weil es gibt dieses Problem, dass wir die Fremdgruppe als homogen wahrnehmen. Und dass wir damit manchmal es uns auch zu leicht machen. In der Klimadebatte zum Beispiel, glaube ich, sind viele Deutsche ambivalent. Das heißt, die finden Klimamaßnahmen gut, aber vielleicht nicht bei sich, oder sie haben Angst und Wut, wie eine strenge Klimapolitik aussehen könnte. Aber die sind vielleicht erreichbar. Und wenn ich zu sehr mit Wut reagiere, wenn ich die Fremdgruppe zu sehr als homogene Masse nur wahrnehme, dann nehme ich mir selbst die Chance, diese Leute zu erreichen. Ja, aber Also ihr ich glaube, wollt das doch, ist ihr ein habt doch schon Problem. 100-mal gesagt, dass ihr die Leute gar nicht erreichen wollt. Das sind die Deplorables. Das sind die, wo ihr mehr seid und die weniger. Die wollt ihr gar nicht mitnehmen. Die könnt ihr laut eurer eigenen Aussage gar nicht mehr erreichen. Das ist doch das Perfide an eurer Sicht der Dinge. Ja, es ist schon lustig, ne? Weil im Prinzip stimmt das ja, aber das ist eigentlich so ähnlich wie diese Geschichte, die hier die Göring-Eckardt neulich auf dem Kirchentag gesagt hat. Ne? Das war ja auch dieses Ganze, was man halt so sagt, ne? Was halt so alles so richtig klingt, aber das, was man tut, stimmt halt damit nicht überein. Das ist ja auch nur eine Art von Virtue Signaling bei denen so, ne? Weil diese ganzen, für dieses, was sie jetzt hier gerade meint, da brauche ich diese ganzen Graphen nicht für, diesen ganzen Vortrag nicht für. Das ist eigentlich so ein normales menschliches Miteinander, würde ich mal sagen. Das ist halt Standard. Die Leute haben irgendwelche Ansichten, vielleicht gut begründet, vielleicht nicht gut begründet, weiß man auf den ersten Blick nicht so genau. Und dann gibt es irgendwelchen Tribalismus, muss man ein bisschen aufpassen. Und ja, muss man halt gucken, muss man sich mit den Leuten ein bisschen unterhalten, muss man mal schauen, wie die so zu ihren Ansichten irgendwie kommen oder so. Aber dafür ist ja diese ganze Veranstaltung Republika da überhaupt nicht gebaut. Sondern das ist dafür gebaut, dass man sich unglaublich geil darin findet, dass die anderen alle Kacke sind. Und da stellt sich jetzt Ingrid hin und sagt so, ja, das wäre doch mal eine gute Idee, das müssen wir mal machen. Guck mal hier, 1, 1,5, 2, 3,0 Strich in die Mitte, Retweet, böses Emoji, Change in Odds of Engagement. So, jetzt wisst ihr Bescheid, habt euch lieb. The odds of engagement. haltet auch das andere Emoji hin. Ja. Manchmal notwendig, aber wir müssen aufpassen, wenn wir nur noch Wut haben, dann kommen wir in unserer Demokratie sicher nicht weiter. Dankeschön. Ja, nichts zu danken, Ingrid. Alter Schwede. Ja, ich weiß, ich verstehe noch nicht so ganz die Rückwirkung auf die Demokratie, aber Ich verstehe nicht so ganz, was dieser Vortrag soll. Maßlos das. dünnes Brett gebohrt, ey. Ja, wie wir mit der Wut umgehen. Na, nett sein zueinander stattdessen. Ich glaube, das war so der. Wie wir Das mit hätte man dem so Wut zusammenfassen umgehen, können. was mir jetzt erst aufgefallen ist, also ich habe es ja schon ein paar Mal so wahrgenommen, dass die da alle so diese Kopfhörer jetzt irgendwie aufhaben. Ich glaube, das liegt daran, dass in dieser neuen Location das immer so laut ist, dass sie da ihren Vortrag sich im Kopfhörer anhören müssen, damit sie überhaupt was hören. Aber das hat so ein bisschen was von diesem Cyberman von Doctor Who. Müsst ihr mal googeln, wenn ihr das nicht kennt. So sieht das aus. Ja, das passt auch Ja, wenn man das super. nicht gewohnt ist, sich selber zu hören, dann ist das nämlich, kann das schon mal störend sein, glaube ich. Naja, ich meine, die Leute da unter den Zuschauern, Ach so, die haben ach alle ja, so stimmt. Kopfhörer auf. Jo. Ach so, ich dachte, sie hätte einen Stöpsel drin. Nee, ich glaube, den Okay. kriegst du dann wahrscheinlich da und dann kannst du dich für die einzelnen Stages da einstöpseln, damit du die verstehst, die da oben reden. Also erst hatte ich gedacht, es geht um Übersetzungen, aber weil die echt alle mit diesen Kopfhörern rumrennen, glaube ich wirklich, das liegt an der Lautstärke, weil teilweise hört man auch immer irgendwo applaudieren und so woanders und so. Mir hat keiner applaudiert. Doch, am Ende. Ich kann. Aus Höflichkeit. Es gab ja dort nichts zu applaudieren. Vortrag auf Mittelstufenniveau. Ah ja, stimmt, sie klatschen. Roboter. Aber ja, ist ja nicht verkehrt. Boah, diese Ambience-Funktion bei unserem Hangout sieht schlimm aus. Das könnt ihr nicht sehen, glücklicherweise. Ja, wir sind ja schon durch, was? Du sollst sie doch nicht immer tanzen lassen. Ja, war jetzt weniger lustig, als ich gehofft hatte, muss ich sagen. Da waren jetzt also, da fand ich die ersten besser, wo sie das Meme mit den Leuten zusammen gestaltet hat. Und das ist gut, das ist jetzt gut, das hier ist gut. Gibt es denn noch was Interessantes von der Republika zum Gucken? Oh ja, noch ganz viel, Mammon, Oh keine nein. Angst. Wir werden monatelang freitags hier festhängen, ich sehe das schon Oh kommen. nein, was geht jetzt im Sommer? Ach ja. Ja, Leute, guckt Konserve. wart ihr alle Ja. schon in Indiana Jones 5 hier, Mammon? Du denn? Da war doch gar Nee. keiner drin. Boah, Ja, neulich war doch hier eben. schon, neulich war doch einer im Fernsehen, da habe ich kurz mal reingeschaut und das war immer diese dauernde Wiederholung der Musik, das hat mich so angewöhnt. Genau, andauernd, das war Ja, doch also jetzt als das ich den mit vierte. Sean Connery zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mich kaputt gelacht über diese Stimme von ihm. Ich hatte ihn noch nie auf Englisch gehört. Und Junior. das ist so eine andere Experience. Und außerdem ist das dieser Film, wo so viele Nazis drin sind, die alle überhaupt kein richtiges Deutsch reden. Das ist wirklich nur so ein, wir brüllen einfach ganz laut. Echt? Ach Und so. das ist dann Ach, diese Deutsch. Amerikaner, die kämpfen ja wie Weiber. Zum Beispiel. Und ja, also es ist echt ganz, ja, also unfreiwillig komisch auf jeden Fall in diesem Nee, Film also die dann. ersten drei sind großes Kino und haben einen Platz in meinem Herzen. Und die anderen zwei ignoriere ich einfach. Na, der Also mit Sean den. Connery hat mir halt nicht gefallen. Oh, der war großartig. Und der neue, brauchbar oder? Ich guck den nicht, also ach so, ich bin ja nicht bescheuert. Also, ist er halt genauso, wie man das heute erwartet. Also es passiert in Indiana Jones genau das gleiche wie Luke Skywalker. Ja. Er wird kastriert und zum Trocknen rausgehängt. Ja, beim Massengeschmack haben sie gesagt, der wäre gut, ja. Ja. Ja, also, keine Ahnung. Gut, er ist 80, der muss ja nicht wie ein 20-Jähriger rüberkommen. Ja, gut. Die kommen ja auch jetzt langsam in die Jahre, wo man ihnen einfach auch nicht mehr zuhören kann. Das Geschmack, ne? Also, ab einem gewissen Alter ist ja dann auch vorbei. Sitz Outgroup, Holger. Ich führe jetzt Wut gegen Holger und den anderen da, den Filmexperten. Hm. Ich gucke mir den auch nicht an. Dann gucke ich ja lieber den neuen Super Mario oder so aus. Der schnell raus aus den Kinos wahrscheinlich, ne? Ja, den gibt es schon beim Streaming. Oh. Ich warte nur noch darauf, dass aber das Bob Hoskins und Dennis Hopper und so sind doch schon alle tot. Ja, aber ich konnten die da einen neuen Film machen. Ist ja jetzt animiert, sieht so aus wie die Figuren. Und ich war ein Nintendo-Kind, also. Ich würde gucken. Ja, Bildung bremst, Bro, du hast recht. Ich habe auch eine Phoebe, deswegen kann ich den Film nicht gucken. Es sei denn, es handelt sich um Phoebe Cates, dann habe ich keine Probleme. Meise, du willst dir den Film wirklich anschauen. Ich wünsche dir viel Kraft. Und ja, wir haben total Angst vor starken, modernen Frauen. Ja, das stimmt. Also wenn die mir gegenüber sitzen würde, würde ich wahrscheinlich schreiend weglaufen. Ne? Wer jetzt? Phoebe Waller-Bridges, die Brodnik, beide? Die Vögel. Ach so. Nein. Sie sagt wohl auch zweimal im Film, dass sie so gut aussieht. Also sie ist irgendwie schön und irgendwie ist sie ein bisschen alt und weiß und so. Ich bin schön, ich bin stark, ich bin reich. Ja. Ja, sie war ja auch schon in Star Wars. Sie war ja der feministische Roboter, wo die Leute Szenenapplaus gegeben haben, als er endlich verreckt ist. Tja. Und da habe ich irgendwie so ein Interview auch schon gesehen, wo sie so meinte, sie musste erstmal googeln, was so ein Droid, wie es auf Englisch heißt, ist. Ja, perfekte Schauspielerin. Ja, und vor allem Drehbuchautorin. Und die hat ja wohl wirklich ihre Rolle auch mitgestalten dürfen. Kein Wunder, dass wir wieder eine Mary Sue bekommen haben. Bildung bremst, dann fehlt die alten Sherlock Holmes Filme hier auf YouTube mit Peter Cushing oder was? Oder welche sind das? Ja. Da ist es schon wieder Zeit für den Wald. Ich gehe noch eine Stunde in den Biergarten. In den Biergarten? Ja, ich habe jetzt hier eine Stunde, anderthalb bei geschlossenem Fenster gehockt. Das ist das Bild, was sagt, geh nicht in den Biergarten. Oh, das sagt ganz viel, geh nicht. Tue nicht. Schwöre ist keine Wurst. Der Wut. Ist keine Wurst. Nicht mehr als eine Scheibe am Tag. Schau keine alternativen Medien. Tio. Schreibt Make die America Graz again. Ist sie als Journalistin beschäftigt irgendwo? Was ist eine? Bei Profil. Jetzt ist sie nur noch bei Schreibbücher. Hey Leute. Die Relevanz von Frau Broding ist ein Grazmesser für die Unruhe in der Bevölkerung. Wenn sie Bücher schreibt, da kannst du in Ruhe drüber nachdenken, ob das alles dann konsistent ist oder so. Ja. Stören Ungeheuer trinkt jetzt ein Bananenweizen, das ist eine gute Idee. Ja, genau. Herr Kellner, ein Bananenweizen. Ja, dann bis Sonntag, wa? Alles klar. Dann bin ich ja durch. Tanz, Ingrid, Tanz. Tanz. Ja, genau. Ja, genau, okay. Wir sind am Sonntag wieder da. Bis dahin lest ihr bitte Knicklicht und Miete pro Kopf. Geht auf safespace.net und wenn ihr damit fertig seid, abonniert ihr das Mammon-Magazin auf YouTube. Oh ja. Und fördert, was der Freiheit dient und zerschmettert, was ihr schadet. Vor allem Kulturmarxismus, den immer zerschmettert, wo ihr ihn seht. Geht nicht in die Innengroup, haltet euch von Graz fern. Kein Graz rauchen. Bye bye. Tschüss. Tschüss, Ingrid.